Berlin-Charlottenburg, Krumme Straße. Eine unauffällige Wohngegend. Vor der Hausnummer 66, in Sichtweite der Deutschen Oper, eine Metallstele, die an den Tod von Benno Ohnesorg erinnert. Vor genau 42 Jahren demonstrierten Studenten vor der Deutschen Oper gegen den Besuch des Schahs. Und hier, auf dem Hinterhof der Krummen Straße 66, erschoss der Westberliner Polizist Karl-Heinz Kurras den Studenten Benno Ohnesorg. Naja, also ich bin da schon auch betroffen, dass man so neue Erkenntnisse über diesen Umstand herausgefunden hat. Und ich denke schon, dass die Gerichtsurteile damals etwas anders ausgefallen wären. Das ist meine Meinung dazu. Vielleicht war alles etwas anders, als man damals glaubte. Aber kein Grund zum Umschreiben. Nach dem, was man so in den letzten Tagen gelesen hat, sehe ich das alles schon wieder ein bisschen anders, in einem anderen Licht. Ich bin mir jetzt bloß noch nicht sicher, ob die deutsche Geschichte anders gelaufen wäre, wenn man damals schon gewusst hätte, was man heute weiß. Am Fuße der Metallstele. Die Fotos von Benno Ohnesorg und den Studentendemonstrationen zeigt, hat jemand Pfingstrosen abgelegt. Außerdem einen repräsentativen gelben Kranz, Lilien, Rosen und Sonnenblumen. Die blaue Schleife trägt eine goldene Aufschrift, den Opfern der SED. Der Täter, der Westberliner Polizist Karl-Heinz Kurras, war Mitglied der SED. Doch war Benno Ohnesorg wirklich Opfer der SED? Die Meinungen der Nachbarn, Passanten und Touristen gehen auseinander. Ich denke nicht, dass er ein Opfer der SED war. Ich denke nicht, dass die SED jetzt konkret hinter der Sache gestanden hat. Der Kurras ist ein Idiot. Kann man schwer sagen, wie weit die SED in Herrn Kurras gesteckt hat. Das kann ich so nicht sagen. Das kann ich einfach so nicht sagen. Man weiß ja auch nicht, ob dieser Kurras, ob er ein Doppelagent war oder so. Das weiß man ja auch nicht. Und vielleicht kriegt man es mal raus oder auch nicht. Das ist schwierig. Ich sehe das nicht so. Also jedenfalls die Tat selber, das war weder im Auftrag vom MFS oder Milke oder sonst noch was. Der Mann war ein schießwütiger Idiot, ja, und der wollte endlich mal zum Zug kommen. Bernd Kreuzer tritt einen Schritt zurück, schiebt die Baseballkappe in den Nacken und macht ein Foto. Hätte er heute vor 42 Jahren nicht arbeiten müssen, er wäre auch bei der Demonstration vor der Deutschen Oper dabei gewesen, erzählt er. Die Stasi-Vergangenheit von Karl-Heinz Kurras hält der Alt-68er für nicht so bedeutsam. Wichtiger sei es, dass der Täter noch einmal vor Gericht gestellt werde, sagt Bernd Kreuzer. Eigentlich müsste man den genauso wie die KZ-Aufseher, die jetzt noch ihre Prozesse kriegen, nochmal aufrollen. Das war Mord, das war ein Kopfschuss vom Scharfschützen. Lutz Hildisch sieht die Sache etwas anders. Der pensionierte Zahnarzt aus Ost-Berlin ist mit dem Fahrrad in die Krumme Straße nach Charlottenburg gekommen. Er möchte dabei sein, wenn der Verband der Opfer des Stalinismus später Kränze am Denkmal für Benno Ohnesorg vor der Deutschen Oper niederlegt. Ich bin aus der ehemaligen DDR, also ich bin auch selber betroffen, also von solchen Machenschaften. Insofern halte ich nichts mehr für unmöglich. Der Wind hat die blaue Schleife vor der Gedenkstele für Benno Ohnesorg verdreht. Lutz Hildisch bückt sich, streicht das blaue Band glatt, rückt den Kranz wieder zurecht. Die goldene Aufschrift, den Opfern der SED, ist jetzt wieder lesbar. Ja, vielleicht ist es hier angebracht an dieser Stelle. Wie gesagt, ich fühle mich angesprochen.